Назовите продукты и марки, родиной которых является Швейцария. Erfolgsgeschichte Nestle. Die Geschichte von Nestle hat in der Schweiz ihren Ursprung und hat nie aufgehört, schweizerisch zu sein. Viele Produkte, die zwischen Vevey und Rorschach entwickelt wurden, sind zu bekannten Weltmarken geworden. So das erste Milchpulver für Babys, die erste Milchschokolade, die erste Fertigsuppe, der erste Instant-Kaffee oder das erste Kaffeesystem in Kapselform. Beber, Calier Maggi, Nescafé, Nespresso. Alle diese Produkte und Marken wurden in der Schweiz geboren und die meisten werden immer noch in der Schweiz hergestellt. Im Zentrum von Nestlé Suisse steht auch in Zukunft die langfristige nachhaltige Entwicklung des Unternehmens in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die treibende Kraft in der frühen Geschichte des Unternehmens, das einmal Nestlé werden sollte, war Henri Nestlés Suche nach einer gesunden, günstigen Alternative zum Stillen für Mütter, die ihre Kinder nicht mit Muttermilch versorgen konnten. Henri Nestlé erkannte zudem sehr früh die Macht der Marke. Er hatte sein eigenes Wappen, ein Vogelnest, Nestlé ist schweizerisch für kleines Nest, als Markenzeichen übernommen. Einer seiner Mitarbeiter schlug vor, das Nest durch das weiße Kreuz aus der Schweizer Flagge zu ersetzen. Nestlés Antwort kam ohne Zögern. Ich bedauere, aber Sie können mein Nest nicht durch ein Schweizer Kreuz ersetzen. Ich kann nicht in jedem Land ein anderes Markenzeichen haben. Jeder kann ein Kreuz verwenden, aber keiner außer mir darf mein Wappen benutzen.